Hörtext 1. So, unser erstes Thema. Der Kulturabend in Frankfurt. Die Kulturwoche Frankfurter Schüler sucht für einen Kulturabend interessierte Schüler. Er soll am Ende des Schuljahres irgendwann im Juli stattfinden. Wollt ihr mitmachen? Steht ihr gern auf der Bühne? Erzählt ihr gern Witze? Möchtet ihr Gedichte vortragen, ein Lied singen oder sogar ein kleines Theaterstück aufführen? Dann solltet ihr euch für den Kulturabend anmelden. Wichtig ist, dass ihr Schüler oder Schülerinnen an einer Schule in Frankfurt seid. Eure Fahrtkosten und das Essen am Abend bezahlen die Leute von der Kulturwoche. Für die Besten gibt es Preise im Wert von 200 Euro. Der erste Preis ist sogar eine Reise in die Kulturhauptstadt Europas, nach Paris. Ihr habt auch noch etwas Zeit. Schickt das ausgefüllte Formular, ein Foto von euch und eine Kassette oder CD mit eurem Programmvorschlag bis zum 15. Mai an die Kulturwoche Frankfurter Schüler. Das Formular und weitere Informationen findet ihr auf der Internetseite www.kulturabend-frankfurt.de.